Mein Name ist Stefan, ich bin von der Revolutionären Internationalistischen Organisation und wir geben die unter anderem die Website Klasse gegen Klasse heraus, eine Website, die jeden Tag Nachrichten aus der Perspektive der Arbeiterin, der Jugend, der Frauen, der LGBTI veröffentlicht. Wir wollen eine Stimme sein für diejenigen, die sonst kein Gehör finden. Wir sind Teil des internationalen Netzwerks La Izquierda Diario mit digitalen Tageszeitungen in 11 Ländern und 5 Sprachen. Mit diesen Tageszeitungen wollen wir den Aufbau von revolutionären Parteien in allen Ländern vorantreiben. Die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, wie können wir die G20 stürzen? Also, wie können wir nicht nur unsere Unzufriedenheit kundtun, sondern das System, das einen Trump oder einen Erdogan hervorbringt, stürzen und ersetzen? Demonstrationen, so kraftvoll sie auch sein mögen und so kraftvoll sie heute tatsächlich auch sind, reichen hierfür nicht aus. Die 20 Verbrecherinnen, die sich in den Hamburger Messehallen versammelt haben, wurden von über 20.000 schwer bewaffneten Cops geschützt. Aber selbst wenn wir die Messehallen stürmen würden, was dann? Wir glauben, es gibt eine Kraft, die mächtiger ist als die Staaten und die Konzerne und die Milliardärinnen, die unsere Welt noch beherrschen. Und zwar die Gemeinschaft der arbeitenden Menschen. Denn zum ersten Mal in der Geschichte besteht mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung aus Lohnabhängigen. Die G20-Staaten versuchen, die Ausbeutung zu schärfen. Mit Niedriglöhnen, befristeten Verträgen und Prekarisierung wollen sie die Profite ihrer Kapitalistinnen noch vergrößern. Aber auch in allen Ländern gibt es Widerstand. Diesen Widerstand müssen wir international koordinieren, so wie der 8-Stunden-Tag einst durch internationale Streiks erkämpft wurde. Die Kapitalistenklasse versucht uns tagtäglich zu spalten, damit wir uns nicht gemeinsam organisieren. Sie versucht Männer gegen Frauen, Heteros gegen LGBTI, Einheimische gegen Migrantinnen und Geflüchtete auszuspielen. Doch Fakt ist, die Arbeiterinnenklasse ist so divers und international wie nie zuvor. Deshalb müssen wir auch für die Rechte unserer Klassengeschwister in aller Welt kämpfen. Gegen die Abschottungspolitik der G20 treten wir deshalb für offene Grenzen ein. Doch bei jedem Kampf international merken wir auch, dass die Organisationen der Arbeiterinnen, die Gewerkschaften, nicht uns gehören. In jeder Gewerkschaft gibt es privilegierte Bürokratinnen, die mit den Regierungen verhandeln und die unsere Kämpfe bremsen. Eine zentrale Aufgabe ist es, diese Bürokratien aus unseren Gewerkschaften herauszuwerfen. Dazu brauchen wir eine revolutionäre Partei der Arbeiterinnen, die komplett auf Seiten der Ausgebeuteten und Unterdrückten steht. Klingt das alles unrealistisch? Vielleicht. Aber ist es realistisch, dass die G20 den Klimawandel in den Griff kriegt? Ist es realistisch, dass der Kapitalismus aufhört, immer größere Krisen und Kriege zu produzieren? Eine Revolution gegen den Kapitalismus ist mehr als realistisch. Sie ist unumgänglich, um die menschliche Zivilisation zu retten. Alle aktuellen Kämpfe haben aber eine große Schranke gemeinsam. Denn es fehlt eine Partei, die die Interessen der weltweiten Arbeiterinnenklasse und Unterdrückten vertritt. Wir meinen damit keine Wahlpartei, auch keine reine Bewegungspartei, deren Scheitern wir seit der Krise vielfach beobachten konnten, ob in Europa, Südamerika, Türkei oder Nordafrika. Wir brauchen eine Kampfpartei, nach Vorbild der Bolschewiki, die in der Oktoberrevolution erfolgreich waren. Sie muss die bestehenden Kämpfe mit einem Programm des Übergangs hin zur Revolution vereinigen, damit das Kapital sie nicht zerschlagen kann. Das ist für uns das Programm der 4. Internationale. Entwickelt für den gewaltsamen Todeskampf des Kapitalismus, der vor unseren Augen abläuft. Wir Arbeiterinnen haben eine Welt zu gewinnen, eine sozialistische Welt.